Alhamdulillah Rabbil Alameen. Alles hoch wird Allah den Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Allah, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahs Diener und Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, Allah azza wa jalla sagt im Koran, O die ihr glaubt an Allah und seine Gesandten, nehmt euch vor Allah in Acht. Nehmt euch vor Allah in Acht. Und sterbt nicht anders denn als Muslime. Und Allah Azza wa Jalla sagt, O die ihr glaubt, nehmt euch vor Allah in Acht und sprecht festigende Worte, dann sorgt er dafür, dass eure Taten rechtschaffen sind, dann vergibt er euch eure Sünden und derjenige, der Allah gehorcht und seinem Gesandten hat, fürwahr einen großartigen Sieg errungen. Meine lieben Geschwister, in der letzten Predigt haben wir über die Demut gesprochen. Die Demut im Gebet, wer dieses Geschenk von Allah tabaraka ta'ala erhält, gehört gemäß dem Koran zu den erfolgreichen Menschen bei Allah yawm al-Qiyamah. Ist es denn nicht wert, dass man über dieses Thema nach und nach immer wieder spricht? Meine lieben Geschwister, die Demut im Gebet ist die Frucht des Gebetes. Sie ist, man kann sagen, das eigentliche Gebet. Die Demut im Gebet, liebe Geschwister, ist es, was den Menschen dazu veranlasst, das Gebet zu genießen. Diejenigen, denen Allah Azza wa Jal die Demut im Gebet gegeben hat, das sind diejenigen, die gerne zum Gebet aufstehen. Das sind diejenigen, die, wenn zum Gebet gerufen wird, sie keine Bedrängnis verspüren in ihren Herzen, um aufstehen zu müssen. Das sind diejenigen, wenn morgens der Wecker zum Fajr-Gebet läutet, es ihnen leicht fällt aufzustehen, denn sie freuen sich auf dieses Gespräch, auf dieses vertrauliche Gespräch, das sie mit ihrem Herrn subhanahu wa ta'ala führen werden. Anders ist es bei denjenigen Menschen, denn das Gebet schwerfällt. Guck mal, wie Allah Azza wa Jalla sagte in Surat al-Baqarah, er sagte, nehmt Zuflucht in Geduld und im Gebet. Das Gebet zu verrichten aber ist anstrengend. Außer für die, die sich ihrem Herrn demütig unterwerfen. Aus dieser Eier können wir doch wunderbar erschließen, wenn du zu denjenigen Menschen gehörst, die ihre Gebete nicht verrichten. Oder nur teilweise die Gebete verrichten. Oder nur zum Freitagsgebet kommen. Oder ihr Fajr-Gebet verschlafen. Oder auf der Arbeit ihr Gebet nicht verrichten. Oder was auch immer. Dann wisse, lieber Bruder, dir fehlt es an der Demut im Gebet. Dir fehlt es am Genuss. Dir macht das Gebet keinen Spaß. Das ist für dich einfach nur eine Abfertigung. Das ist für dich einfach nur eine Art Pflichterfüllung. Wenn es klappt, ist gut. Wenn nicht klappt, dann mache ich es halt später am Abend oder gar nicht. Oder wenn ich älter geworden bin. Das Problem ist, du bist in deinem Gebet nicht demütig. Du weißt nicht, wie du betest. Du siehst diese Bewegungen, die machst du nach und du weißt nicht eigentlich, warum du das machst. Weil Allah hat es gesagt, dass diejenigen, die in ihrem Gebet demütig sind, für sie fällt das Gebet leicht. Das sind diejenigen, liebe Geschwister, die gegen den Shaitan auch ankämpfen. Und deswegen möchten wir inshallah über ein paar Punkte sprechen, wie man diese Demut im Gebet auch erlangen kann, praktisch. Denn der Satan hat es sich zur Aufgabe gemacht, den aufrichtigen Diener Allahs einzuflüstern und ihn an Dinge zu erinnern im Gebet, die in keinerlei Zusammenhang damit stehen. Er sagt, im Koran heißt es über den Shaitan, ich werde von vorne, von hinten über sie kommen, von ihrer rechten, von ihrer linken Seite, um sie vom Jenseits abzubringen. Und du wirst sehen, dass die meisten von ihnen undankbar sind. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Demut, Khushu' im Arabisch, bedeutet, dass sich das Herz dem Herrn unterwirft. Da die Demut aber im Herzen in erster Linie stattfindet, sei man davor gewarnt, diese Demut vorzutäuschen. Indem man nach außen hin vorgibt, demütig zu sein und im Innersten mit Augendienerei und Heuchelei ausgestattet ist. Ibn Qayyim rahimahullah sagte, manche Sahaba radiyallahu anhum, und meint damit Mishmatsan Hudhaifa radiyallahu anhu ibn al-Yaman, sagte, wehe euch vor der heuchlerischen Demut. Man fragte ihn, was ist diese heuchlerische Demut? Er sagte, dass du siehst, wie der Körper demütig ist. Körper ist schön ruhig, sieht aus, wie er demütig. Das Herz hingegen nicht. Und Umar radiallahu anhu ibn Khattab sah einmal einen Mann, der seinen Hals übertrieben oder seinen Kopf übertrieben senkte in seinem Gebet. Ein bisschen Senkung ist ja normal, aber was ist dieses Übertreiben? Da sprach er, radiallahu anhu, ey du, der mit dem gesenkten Hals, heb deinen Hals. Demut befindet sich nicht im Hals, sondern Demut befindet sich im Herzen. In der letzten Predigt haben wir über ein paar Ursachen von Demut gesprochen. Heute möchten wir uns über ein paar weitere unterhalten, auf das Allah uns mit seinem Auge der Barmherzigkeit auf uns hinabschaut und uns seine erbarmt. Liebe Geschwister, die Vorbereitung auf das Gebet ist eine der wichtigsten, entscheidendsten Dinge. Und du siehst, wie die Scharia viele Dinge dem Muslim zur Verfügung gestellt hat, bis er letztendlich zum Gebet gelangt. Ja, sei es der Adhan, sei es das Laufen zur Moschee, sei es die ordentliche Kleidung, sei es der Wudu, was auch immer. Und dazu gehört auch der folgende Hadith von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer beim Hören des Adhan sagt, O Herr dieses vollkommenen Rufes und des anstehenden Gebetes, schenke Muhammad die Wasila und Vorzüglichkeit und gib ihm eine lobenswerte Stellung, diejenige, die du ihm versprochen hast. Auf Arabisch, Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima, آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Wer dieses Dua spricht beim Adhan, so wird ihm die Fürsprache am Tag der Auferstehung gewährt. Früh in die Moschee zu kommen, dorthin zu Fuß zu gehen, auf das Gebet zu warten. Du siehst auch der Hadith, den wir gerade gehört haben, den Adhan zu hören und nachzusprechen. Wie sollte das praktisch heutzutage funktionieren, wenn du nicht in die Moschee gehst? Und deswegen, das beste Gebet, das du verrichtest, ist, dass du in der Moschee verrichtest. Das Demütigste und das Wertvollste ist das, was du in der Gemeinschaft der Muslime verrichtest. Und mir ist bewusst, dass nicht jeder dazu fünfmal pro Tag imstande ist. Aber wenn du morgens arbeitest, arbeitest du nicht nachts. Und du nachts arbeitest du nicht morgens. Das Schließen der Gebetsreihen und so weiter und so fort. Zweitens, die Interaktion mit den Bedeutungen des Koran. Sag mir jetzt nicht, du kannst kein Arabisch, und verstehst du nicht, was gesagt wird. Du verstehst die Fatiha, du verstehst Qul Allahu Ahad, du verstehst Qul A'udhu Rabbil Falaq, du verstehst die kleinen Suren, die du gelernt hast von klein auf. Und wenn du das immer noch nicht verstehst, dann wird langsam Zeit, dass du weißt, was du sagst. Guckt mal, was Allah über das Volk der Schrift sagte, über die Gelehrten unter ihnen. Und wenn sie, wie der Negus und seine Gefolgsleute in Abyssinien, hören, was dem Gesandten offenbart wurde, siehst du, wie ihre Augen demütig von Tränen übergehen, weil sie weiche Herzen haben und die Wahrheit im Koran erkennen, aufgrund ihres Wissens um das Evangelium, das Jesus a.s. ihnen gebracht hatte. Und sie sagen, unser Herr, wir glauben an das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde. Darum verzeichne uns, schreibe uns unter jenen, die als Teil der Gemeinschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Tag der Auferstehung Zeugnis über die Menschheit ablegen werden. Und zu dieser Interaktion mit den Versen des Koran gehört zum Beispiel, wenn du liest, innahu kana tawwaba, dass du sagst, ja Allah, ich bitte dich um Taube. O Allah, wende dich mir zu. O Allah, lass mich Reue verspüren, die Sünden unterlassen und so weiter und so fort. Drittens, deine Stimme beim Koran lesen zu verschönern. Denn Al-Bara ibn Azib berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, schmückt den Koran durch eure Stimmen. Und wie soll ich den Koran schmücken mit meiner Stimme, wenn ich ein Gebet, das man laut beten muss oder soll, leise bete? Wenn ich Isha zum Beispiel zu Hause bete oder Maghrib oder Fajr und dann lese ich ganz leise so, damit ich niemanden aufwecke, der eigentlich auch hätte beten müssen. Dann funktioniert das natürlich nicht. Viertens, sich bewusst machen, dass man beim Salah mit Allah tabaraka wa ta'ala ein Zwiegespräch führt. Nur du mit ihm alleine. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Einmal betete uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Dhuhr-Gebet, das Mittagsgebet vor. Als er es beendet hatte, rief er einen Mann, der in der letzten Reihe war. Da sagte er: Du Sohn so, willst du dich nicht vor Allah in Acht nehmen? Achtest du nicht darauf, wie du dein Gebet verrichtest? Wenn jemand betet, führt er mit seinem Herrn ein vertrauliches Gespräch. Schaut also, wie ihr dieses Gespräch führt. Ihr denkt, dass ich nicht sehen kann, was hinter mir geschieht. Bei Allah, ich sehe euch hinter meinem Rücken genauso wie vor mir. Fünftens, auf den Boden zu schauen. Manche Geschwister, wenn sie beten, schaust du sie ins Gesicht, schauen sie dir zurück. Du bist doch beschäftigt mit dem König der Könige, du kannst doch nicht woanders hinschauen. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Gebet, der Prophet alaihi wasallam pflegte im Gebet, in Richtung Himmel nach oben zu schauen, bis die Aya dann kam, الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, die in ihren Gebeten voll Demut sind. Als das herabgesandt wurde, senkte er im Gebet seinen Kopf, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, er schaute nach unten, wo man Sujud macht, auf den Boden. Deshalb soll man sich im Gebet auch nicht umschauen, denn Aisha radiallahu anha fragte einmal, und das, diese Frage, die sie stellt, die weist darauf hin, dass sie sich um ihr Gebet Sorgen macht, kümmert. Sie sagt: Ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darüber gefragt, was es damit auf sich hat, wenn man sein Gesicht im Gebet abwendet. Man links schaut, rechts schaut, oben schaut, unten. Egal, manchmal sind sie so unkonzentriert im Gebet. Sobald etwas passiert, etwas Kleines fällt runter, jemand bewegt sich, sofort schauen sie in Richtung des Geräusches. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über diese Sachen: Hierdurch unterschlägt der Satan einen Teil des Gebetes des Dieners. Das heißt, deine Belohnung wird geringer, weil er dir die Aufmerksamkeit stiehlt. Sechstens, liebe Geschwister, vor dem Satan Zuflucht suchen, denn der Satan ist für den Diener in diesem Leben, der Diener in diesem Leben ist auf einer Reise zu seinem Herrn. Und auf diesem Weg gibt es Straßenräuber. Und der größte von ihnen ist Iblis. Und deswegen sucht man vor ihm am Anfang der Koranrezitation Zuflucht, aber auch mitten im Gebet, wenn man das Gefühl hat, dass er einen abzulenken versucht. Man spuckt dabei leicht nach links dreimal, sofern dort sich kein Mensch befindet, und sucht Zuflucht bei Allah vom Shaitan. Siebtens und letztens, liebe Geschwister, sich Mühe geben, Dua zu sprechen. Sich Mühe geben, Dua zu sprechen, und ganz besonders in der Niederwerfung, denn der Prophet a.s.w. sagte, der Diener ist seinem Herrn am nächsten, wenn er in der Niederwerfung ist, deshalb spricht dabei viele Bittgebete. Und das Tolle ist in unserem Salah, dass es feste Bestandteile gibt. Diese festen Bestandteile, die muss man machen, da gibt es nichts dran zu rütteln. Aber dann gibt es auch im Gebet variable Teile, wie zum Beispiel, wenn du mit deinem Tasbih im Sujud fertig bist, dann sprich Dua, wie du möchtest. Wenn du am Ende mit dem Tashahud fertig bist, dann sprich Dua, so viel du möchtest. Der Prophet hat dich dazu angespornt. Du kannst auch selbst Sachen sagen, von dir aus darfst du Sachen sagen, und das hilft dir nämlich mehr dabei, im Gebet konzentriert zu sein, indem du nämlich das sagst, was dir am Herzen liegt. Du sagst das, was dir am Herzen liegt, selbst wenn es etwas Weltliches ist. Aber natürlich soll man möglichst sich konzentrieren auf das Jenseits und was es dort zu ergattern gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch einen Khushu' verleihen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ein yumati'ni wa iyaakum bis-saha wal-afiyah. Nas'alu tabaraka wa ta'ala yanzuqna wa iyaakum min khushu'a fis-salah. Allahumma ja'alna min ahli qawlika tabaraka wa ta'ala anta qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allahumma zuqna al-khashyata wal-khushu'a fis-salah. Innaka 'ala ma tasha'u qadir wa bil-ijabati jadir. Wa sallallahu wa barik 'ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin.